1. Erst ten Tag des dritten Monats im elften Jahr der Gefangenschaft erging das Wort des Herrn Ernüten mich 2. Gott weiß mihen, zum Pharao, dem König von Ägypten, und seinem Gefolg zu sprechen und in zu fragen, mit wem sich in seiner Gross vergleichen kann. 3. Wirklich in mit einer Zede auf dem Libanon, die durch schonen zweige, ihren dichten Schatten und enorm hoch aufiel, so dass spitze bis in die Wolken reichte. 4. Reichliches Wasser und Tiefquellen ließen sie wachsen, Waren Strom den Ort ihre Pflanzung umgeben und Kanali zu allen anderen Bäumen des Felds flossen. 5. Infolgedessen Ubertrafe wuchs all anderen Baum des Felds, und ihr Astvermerten sich und Werden aufgrund der Standigen war Sesufa immer länger. 6. In ihren Zwagen nisteten samtlich Vogel des Himmels, unter ihren Asten brachten Altier des Felds ihr Jungen zur Welt, und in ihrem Schatten lebten viel Volker. 7. Der Baum war aufgrund seiner Gross und der Lange seiner Zweide von beeindruckender Schönheit, die sein Wurzeln stets Zugang zu reichlich Wasser hatten. 8. Selbst die Zeden im Garten Gottes konnten ihn nicht beschatten und weder sie pressen noch Platinen kamen der Pracht seiner Ast Gleich. 9. Gott selbst hat den Baum durch die Fuhl seiner Zweide so schon gestaltet, dass all anderen Baum in Eden, dem Garten Gottes, in beneideten. 10. Die Schalb erklärt Gott, der Herr, das der Baum wedgen seins hohen wuchses und der Tatsache, das sein spitze stolz bis in die Wolken streckte, verurteilt Word. 11. Infolgedessen gab Gott in die Gewalt eins Machtigen Herrschers unter den Wolken, der in entsprechen seiner Bossheit behandelte und schließlich vertrieb. 12. Grausame, fremde Volker fulten den Baum und ließen in Ligen, worauf in sein Zweige auf die Berge fielen und sein Ast in den Bartschlaffen des Land zerbrechen. 13. Auf dem am Boden liegenden Stamm ließen sich Vogel des Himmels nieder, und das Getier des Feld such der Zuflucht zwischen seinen zerbrochen in Asten. 14. Dies Gesche, damit kein anderer Baum am Wassermeer so hoch wachst oder seinen Wipfelstolz in die Wolken streckt, daselm todden dm totenreich geweiht sind. 15. Gott, der Herr, wirkendiet, das am Tag des Absturzes in die Unterwelt ein Trauerzeit anordnet, die Fluten zu Ruckhielten den Libanon in Schwartz Halti. 16. Durch das Jetto Seins Falls ließ Gott die Volker erzeten, waren sich die anderen Praktigen Baum Edens in der Unterwelt über das Schicksal des Gefallen in Trosteten. 17. Auch die Verbundeten, die Zuvor im Schatten des Bounds gelebt hatten, folgten ihm in die Unterwelt zu jenen, die bereits durch das Schwert getötet worden waren. 18. Obwohl der Pharao und Herrlichkeit den Bormen Edens glich, wird nun mit ihnen in die Tief gestossen und inmitten der Unbeschnittenen und erschlagenen Ligen.